Argumente gegen die Liebe zur Nation ist der Titel meines Vortrags, den ich in zwei Teile gegliedert habe. Im ersten einleitenden Teil befasse ich mich mit dem Rassismus im nationalen Freund- und Feindbild. Im zweiten Teil soll dann geklärt werden, was eigentlich der Grund für die Liebe der Nation ist. Oder anders ausgedrückt, warum identifizieren sich Menschen mit ihrer Nation? Warum behaupten sie, Schweizer, Franzose, Türke oder Deutscher zu sein? Warum betrachten Menschen, die sich persönlich gar nicht kennen und in der Konkurrenz auf dem Markt sogar gegensätzliche Interessen vertreten, die Welt unter einem nationalen Gesichtspunkt, in dem verallgemeinern zwischen wir und ihr unterschieden wird? Den ersten Teil, der Rassismus im nationalen Freund- und Feindbild, beginne ich mit einem Zitat von Kurt Tucholsky. Der hat einmal geschrieben: Die Dänen sind geiziger als die Italiener, die spanischen Frauen geben sich leichter der verbotenen Liebe hin als die Deutschen, alle Letten stehlen, alle Bulgaren riechen schlecht, Rumänen sind tapferer als Franzosen, Russen unterschlagen Geld. Das ist alles nicht wahr, wird aber im nächsten Krieg gedruckt zu lesen sein. Dass Nationalismus und Rassismus für die Kriegsbereitschaft der Bevölkerung nützlich und erforderlich sind, ist kein Geheimnis. Damit ein normaler Mensch bereit ist, Bomben über fremden Wohngebieten abzuwerfen, bedarf es in der Tat einer die anderen Menschen verallgemeinernden, abwertenden Beurteilung. Krieg ist schließlich kein Nachbarschaftsstreit, sondern eine gesellschaftlich organisierte, bewaffnete Auseinandersetzung. Soldaten handeln nicht aus privaten Motiven. Sie kennen ihre Feinde gar nicht. Sie haben sie vorher nie gesehen. Nicht ihre eigenen Interessen oder die ihrer Bekannten oder Familien sind der Grund für den Krieg, sondern die Interessen der eigenen Nation. Soldaten sind daher auch keine Mörder. Sie handeln nicht, wie es für einen Mörder bestimmt ist, aus individuellen niederen Motiven. Der Soldat tötet im höheren Auftrag. Deutschland, Frankreich, Russland, Israel, China, Amerika. Das heißt, die Interessen der eigenen Nation sollen leben, auch wenn wir sterben müssen. Das ist der gleiche Schlachtruf, für den weltweit getötet wird und für den der Bürger bis hin zum eigenen Tod bereit ist, Opfer zu erbringen. Je mehr der Krieg zwischen den Nationen tobt, je rücksichtsloser gegen die materiellen Grundlagen der feindlichen Nation, einschließlich ihrer Bevölkerung, vorgegangen wird, desto mehr bedarf es des nationalen Feindbildes, das sich aus tausend Idiotien und Gemeinheiten zusammensetzt und einen unverbesserlich schlechten, unerträglichen Charakter konstruiert. In diesem Sinne hat Kurt Tucholsky recht. Das ist alles nicht wahr, wird aber im nächsten Krieg gedruckt zu lesen sein. Dass der Nationalismus im Krieg seine negativen rassistischen Blüten treibt, ist aber nur die halbe Wahrheit. Die weltweite Kriegsbereitschaft fängt nämlich nicht erst an, wenn auf beiden Seiten der Verteidigungsfall ausgerufen wird. Kriege werden bereits im Frieden vorbereitet. Es ist nicht erst der Kriegsdienst, sondern bereits das ganz normale bürgerliche Leben, über das mit Arbeit, Steuern und demokratischen Wahlen die Kriegsfähigkeit der Nation hergestellt wird. Krieg gibt es nicht, weil er schlicht ausgebrochen ist und man nun vor der blöden Alternative steht, mitzumachen oder von denen, die sich zum Mitmachen entschieden haben, an die Wand gestellt zu werden, sondern weil die Mehrheit der Bevölkerung gar nichts am Inhalt des Friedens, der die Kriegsgründe liefert, auszusetzen hat. Krieg gibt es, weil die Bevölkerung die aus der Konkurrenz ihrer Nation um die Reichtümer der Welt entstandenen nationalen Kriegsgründe teilt, für die sie von ihren Politikern in den Krieg geschickt wird. Die prinzipielle Bereitschaft, die legitimen Interessen der eigenen Nation gegen die Interessen anderer Nationen zu verteidigen, ist in allen Nationalstaaten die selbstverständliche patriotische Grundhaltung der Mehrheit der Bevölkerung und damit die Grundlage für Rüstung und Krieg. Dieses Nationalbewusstsein, ich bin Schweizer, ich bin Franzose, ich bin Russe oder Türke, die Identifikation mit der eigenen Nation gilt aber gemeinhin als unbedenklich. Erst ein übersteigertes Bewusstsein vom Wert und der Bedeutung der eigenen Nation das im Gegensatz zum Nationalbewusstsein die eigene Nation glorifiziert und andere Nationen herabsetzt, gilt in Friedenszeiten als bedenklicher Nationalismus, in dem viele dann auch einen Rassismus gegen andere Völker erkennen. Diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen Nationalbewusstsein und übersteigerten Nationalbewusstsein ist aber unlogisch. Wenn die Steigerung des Nationalbewusstseins zu Nationalismus führt, dann muss der Keim für Nationalismus und Rassismus bereits in dem für viele selbstverständlichen Nationalbewusstsein enthalten sein. Den Gedanken kann man sich durch folgende Überlegung verdeutlichen. Wer stolz darauf ist und damit seine Besonderheit darin schätzt, Deutscher zu sein, ist froh, kein Türke, Russe oder Franzose zu sein. Wer sich etwas darauf einbildet, Türke zu sein, ist froh, kein Deutscher, Franzose oder Schweizer zu sein. Nationalismus und Rassismus haben ihre Bestimmung nicht in der negativen Bewertung der fremden Nation und ihrer Bevölkerung. Das Urteil, die Russen, die Amerikaner oder die Chinesen sind höflich, ist kein bisschen weniger rassistisch als das Urteil, die Russen, die Amerikaner oder die Chinesen sind unhöflich. Das Feindbild setzt sich aus tausend Idiotien und Gemeinheiten zusammen, die einen unverbesserlich schlechten, unerträglichen Charakter konstruieren. Das nationale Freundschaftsbild setzt sich aus ebenso vielen Idiotien und Nettigkeiten zusammen, die ungeachtet aller Unterschiede im Denken und Handeln der einzelnen Menschen einen per se guten, liebenswerten Charakter konstruieren. Rassismus ist die Ableitung bestimmter Charaktere über eine Verallgemeinerung und Verabsolutierung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede. Das rassistische Urteil kann dafür biologische Merkmale nutzen oder in seiner modernen Form kulturelle Differenzen anstelle von genetischen zu Wesensunterschieden erklären. Der Hinweis auf einen wirklichen oder vermeintlichen Unterschied ist für den Rassismus notwendig, aber nicht hinreichend. Es ist nicht der Unterschied, der den Rassismus nach sich zieht, es ist vielmehr der Rassismus, der sich den Unterschied zunutze macht. Die angeblichen biologischen und kulturellen Gründe für den behaupteten Volkscharakter sind da auch nie Grundlage einer ernsten wissenschaftlichen Überprüfung. Wenn sich zum Beispiel jemand etwas darauf einbildet, als Deutscher Teil einer Kulturnation zu sein, wird gewöhnlich nicht gefragt, wie viel er von Goethe oder Kant gelesen hat oder ob er Beethoven mag und wie es um seine kompositorischen Fähigkeiten steht. Und Kopfvermessung und andere rassistische Untersuchungen haben bekanntlich auch nie dazu geführt, irgendeinen Zusammenhang aufzuzeigen, was ein Mensch denkt, welche politischen Ansichten er hat oder wie er sich gegenüber anderen Menschen verhält. Das rassistische Urteil bedarf hier keiner wissenschaftlichen Erkenntnis. Es nutzt schlicht bestehende oder vermeintliche Unterschiede für eine verabsolutierende Verallgemeinerung. Für einen Rassisten ist es völlig unerheblich, was ein Individuum denkt, welche politischen Urteile es teilt oder wie es sich praktisch verhält. Der individuelle Wille, der Charakter und das Verhalten eines Menschen sind für die rassistische Beurteilung nicht relevant. Das Individuum wird nicht mehr für sich betrachtet, sondern als Mitglied einer Gruppe, deren wesentliche Eigenschaften es zwangsläufig und ein für alle Mal aus Sicht des Rassisten besitzt. In der rassistischen Verallgemeinerung und Verabsolutierung werden die Menschen entindividualisiert. Genauso wie im Volkscharakter, wo alle Unterschiede und Interessensgegensätze der staatlichen Zwangsgemeinschaft als unerheblich erklärt werden und die verschiedensten Persönlichkeiten unabhängig von ihrem persönlichen Willen, Denken und Handeln allein über ihre Nummer im Pass zum Volk vereint werden. Ob und in welche Richtung bezogen auf die rassistische Ableitung unterschiedlicher Menschentypen eine Wertung vorgenommen wird und zu welchem Zweck, ist für das rassistische Urteil zunächst unbedeutend. Es ist durchaus möglich und weit verbreitet, Menschen, die man gar nicht kennt und mit denen man nie im Leben zusammentreffen wird, unter einen bestimmten Volkscharakter zu subsumieren und diesem anerkennend und hochachtend gegenüberzutreten. Völkerfreundschaft nennt man den Rassismus im Freundbild, wenn sich Patrioten verschiedener Staaten gegenseitig Anerkennung aussprechen. Das geht so lange gut, bis in der harten Wirklichkeit der gegeneinander um die Reichtümer der Welt konkurrierenden Staaten die vitalen Interessen der Nationen sich unangenehm berühren. Dann steht die Völkerfreundschaft plötzlich auf der Probe und ist für jeden Volksgenossen deutlich vernehmbar beendet, wenn die Regierenden für die Vertreter der anderen Nationen das Wort Regime anstelle von Regierung verwenden. Dass die tausend Idiotien und Gemeinheiten, die nun plötzlich gegen zahlreiche Menschen, die man gar nicht kennt, vorgebracht werden, nicht als unverschämt und lächerlich zurückgewiesen werden, sondern vom Großteil der Bevölkerung geglaubt, also so gesehen werden wollen, ist dann alles andere als überraschend. Mit der patriotischen Vereinnahmung der in einer Nation zwangsvereinten Menschen und der entsprechenden Ausgrenzung der nicht zur Nation gehörenden Menschen ist der Boden längst bereitet. Von einer anerkennenden Achtung der nicht dem eigenen Volk zugeordneten Menschen über die herabsetzende Betonung der vermeintlichen Andersartigkeit fremder Völker bis zur ethnischen Säuberung, ihrer kriegerischen Bekämpfung oder sogar einer gezielten Vernichtung ist auf der Grundlage der nationalen Identifikation alles nur noch ein fließender Übergang. Das verallgemeinernde und verabsolutierende Urteil wurde schließlich im rassistischen Freundschaftsbild auf der Grundlage der rassistischen Identifizierung mit dem eigenen Volkscharakter ausgiebig gepflegt und gefeiert. Anschauungsmaterial für den fließenden Übergang von der Völkerfreundschaft zur Völkerfeindschaft gibt es über die ganze Welt verteilt. Das ehemalige Jugoslawien und die gegenwärtige Situation in der Ukraine will ich hier einmal exemplarisch betrachten. In Jugoslawien lebten die Menschen Jahrzehnte friedlich miteinander, ohne sich sonderlich darum zu kümmern, ob jemand zum Beispiel Kroate oder Serbe sei. Es wurde untereinander geheiratet und gefeiert, und da es im gesellschaftlichen Leben keine Bedeutung hatte, haben sich die Menschen auch nicht sonderlich dafür interessiert, ob sich jemand einer imaginären serbischen oder kroatischen Volksgruppe zugehörig fühlte. Als mit Unterstützung ausländischer Mächte die Zerschlagung des jugoslawischen Staates auf die politische Tagesordnung gesetzt wurde, hat sich dies schlagartig geändert. Hätten die Menschen in Jugoslawien die rassistische Zuordnung zu unterschiedlichen Volksgruppen vollständig überwunden gehabt, dann hätten sie nur gelacht, beziehungsweise die nationalistische Hetze empört zurückgewiesen. Offensichtlich haben aber die meisten an dieser rassistischen völkischen Zuordnung festgehalten. Statt sich gemeinsam kritisch mit den vorhandenen ökonomischen Gegensätzen auseinanderzusetzen, war für viele nun nichts wichtiger als der Kampf um nationale Grenzen. Der Bürgerkrieg mit seinen Brutalitäten gab auf dieser Grundlage dann reichlich neue Nahrung für die tausend Idiotien und Gemeinheiten, die nun pauschal gegen zahlreiche Menschen vorgebracht wurden, obwohl sie sich gegenseitig gar nicht kannten. Der Rassismus, der im jugoslawischen Vielvölkerstaat im Freundschaftsbild offiziell über Jahrzehnte gepflegt wurde, hat so mit der aktuellen politischen Tagesordnung lediglich sein Vorzeichen gewechselt. Ähnliches lässt sich aktuell auch in der Ukraine beobachten. Auf dem Gelände der heutigen Ukraine lebten über mehrere Jahrhunderte Menschen, die sich verschiedenen Volksgruppen zurechneten. Einen staatsähnlichen Charakter bekam die Ukraine das erste Mal, als sie eine eigene Sowjetrepublik wurde. Ein selbstständiger Nationalstaat wurde die Ukraine 1991 mit der Auflösung der Sowjetunion. Dass der ukrainische Staat nun ukrainisch statt russisch als offizielle Amtssprache förderte, änderte am friedlichen Miteinander der Menschen über zwei Jahrzehnte im Prinzip nichts. Zwar förderte der Staat mit seiner Landessprache seine nationale ukrainische Identität, allerdings nicht unter dem Programm einer ethnischen Säuberung, sondern im Rahmen offizieller Völkerfreundschaft. Das ging so lange gut, bis die geostrategische Konkurrenz zwischen Russland und dem Westen auch in der Ukraine als Entscheidungsfrage auf die politische Tagesordnung gesetzt wurde. Plötzlich ist statt Völkerfreundschaft Völkerfeindschaft angesagt und es herrscht Bürgerkrieg. Eigentlich hätte die Mehrheit der Bevölkerung auch in der Ukraine sehr gute Gründe dafür, sich mit den ihr Leben bestimmenden ökonomischen Gegensätzen zu befassen. Also mit der Frage, warum eigentlich die Produktionsmittel Eigentum weniger Familien sind und die Mehrheit für die Vermehrung fremder Reichtümer unter erbärmlichen Lebensverhältnissen arbeitet. Aber diese Frage ist für ukrainische Nationalisten wie für russische Separatisten offensichtlich zweitrangig. Und weil die Mehrheit der Menschen, was man an den Wahlergebnissen auf beiden Seiten der Ukraine ablesen kann, nicht verstanden hat, dass die Front nicht zwischen den Nationen, sondern zwischen den sozialen Klassen in allen Nationen verläuft, tobt aktuell ein Bürgerkrieg in der Ukraine. Und dieser Bürgerkrieg kann von ausländischen Nationen so lange angeheizt werden. Das heißt, es kann so lange der Übergang von Völkerfreundschaft zu Völkerfeindschaft provoziert werden, wie die Menschen an ihrem völkischen Charakter festhalten wollen. Solange, wie sie in irgendeiner Form stolz darauf sind und damit ihre Besonderheit darin schätzen, Ukrainer zu sein und froh sind, keine Russen zu sein, beziehungsweise sich einbilden, Russen zu sein und froh sind, keine Ukrainer zu sein. Damit komme ich zur Schlussfolgerung des ersten Teils. Die Liebe zur Nation ist der Same, der aufgeht, wenn er mit der nationalistischen Hetze begossen wird. Die Beispiele von Jugoslawien und der Ukraine zeigen schön, dass die einzelnen Menschen gar nicht das Subjekt sind, das bestimmt, ob sich ihre völkische Zuordnung in Völkerfreundschaft oder Völkerfeindschaft auslebt. Außer den Interessen der Nation, um die sich die Regierenden der gegeneinander konkurrierenden Staaten kümmern, gibt es schließlich für die einzelnen Menschen, die sich persönlich gar nicht kennen, keinen Grund für Völkerfreundschaft oder Feindschaft. Wenn sich aber Menschen mit einer Nation identifizieren, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie in der Regel den Entscheidungen ihrer Regierung folgen, die diese im Sinne ihrer Nation trifft. Auch hier bestätigt die Ausnahme lediglich die Regel. Natürlich haben auch Menschen, die sich mit einer Nation identifizieren, ihr eigenes Urteil dazu, wie sie die Entscheidung ihrer Regierung im Sinne der Nation bewerten. Auch wenn zwischen Nationen offiziell gegenseitige Anerkennung zwecks ökonomischer Konkurrenz angesagt ist, gibt es bekanntlich am rechten Rand jedes Volkes Menschen, die ihre nationale Identifikation so ernst nehmen, dass sie Ausländer rausrufen. Faschisten, die beispielsweise gegen das geltende Interesse der Nation an der Integration ausländischer Arbeitskräfte Ausländerhetze betreiben, werden dann auch durchaus einmal im Sinne der Nation verboten. Sobald aber im Sinne der Nation staatlicherseits die Völkerfreundschaft zu einer anderen Nation aufgekündigt wird, vereint die Liebe zur Nation den sogenannten Normalbürger mit seinem rechten Rand im Nationalismus gegen die Feinde der Nation. Die verbliebenen nationalen Völkerfreunde müssen dann lernen, dass die Empörung gegen den Feind und die Volkssolidarität im Krieg nicht bloß eine Meinung sind, die der Bürger teilen kann oder nicht. Sie wird nun zur verbindlichen Gesinnung. Wer sich in einer Situation, in der die Nation den Verteidigungsfall erklärt, distanziert zeigt oder gar laut anders denkt, macht sich der Wehrkraftzersetzung schuldig, beziehungsweise beleidigt die Volksgenossen, die im Feld angeblich für uns alle im Interesse der Nation den Kopf hinhalten. Damit komme ich zum zweiten Teil des Vortrags. Was ist eigentlich der Grund für die Liebe zur Nation? Warum identifizieren sich Menschen mit ihrer Nation? Warum behaupten sie Schweizer, Franzose, Türke oder Deutscher zu sein? Was ist eigentlich ein Franzose? Was unterscheidet einen Deutschen von einem Russen oder einem Amerikaner? Die eigene Nationalität hängt nicht davon ab, ob jemand blaue oder braune Augen, schwarze, blonde oder rötliche Haare hat. Nationalität ist auch keine Charakterfrage. Im Gegenteil, in der Zuordnung zu einer Nationalität wird ja gerade von den individuellen Eigenschaften eines Menschen, von dem, was er denkt und tut, abstrahiert. Für die Zugehörigkeit zu einer Nation ist auch nicht entscheidend, welche Muttersprache jemand spricht oder ob die Eltern asiatische, afrikanische oder europäische Abstammung sind. Es ist sogar möglich, die eigene Nationalität zu wechseln. Kinder können so einer anderen Nation angehören als ihre Eltern und darüber eine Liebe zu einem anderen Vaterland entwickeln. Die Nationalität liegt also nicht im Blut oder in den Genen begründet. Ob jemand Deutscher, Franzose, Russe oder Amerikaner ist, kann man nicht sehen, sondern nur erfragen. Die Frage, welcher Nationalität jemand angehört, wird mit nichts anderem als dem Verweis auf den eigenen Personalausweis beantwortet. Mit der Identitätsnummer im Pass wird die Nationalität verliehen. Obwohl die eigene Nationalität nicht naturgegeben ist, also nicht irgendwo in den Genen der einzelnen Menschen liegt, steht die Zugehörigkeit zu einer Nation aber auch nicht zur freien Auswahl. Eine andere Staatsangehörigkeit kann zwar beantragt werden, ob sie bewilligt oder abgelehnt wird, ist Angelegenheit der fremden hoheitlichen Macht. Selbst Ein- und Ausreise sind keine Selbstverständlichkeit, sondern bedürfen der Genehmigung der entsprechenden Nationen. Die Zugehörigkeit von Individuen zu einer Nation ist allein das Ergebnis ihrer Unterwerfung unter eine Staatsgewalt, deren Reichweite territorial genau festgelegt und sorgfältig gegenüber anderen Staatsgewalten abgegrenzt ist. Der positive Inhalt der Nationalität hat also nichts mit Kultur, Sprache oder sonstigen Gewohnheiten zu tun, sondern allein mit dem Geltungsbereich der Staatsgewalt, die als ein herrschender Wille sich über die Menschen in ihrer greifbaren Reichweite aufbaut und sie unter das staatliche Gewaltmonopol unterwirft. Ob jemand Schweizer, Deutscher, Russe oder Amerikaner ist, ist daher zunächst keine Frage, wie sich jemand fühlt, sondern eine Frage, wessen Untertan jemand ist. Mit anderen Worten, welcher staatlichen Hoheit der einzelne Mensch kraft offizieller Dokumente zugeordnet wird. Bürger einer Nation zu sein, ist also nicht das Resultat eines freien Willens bzw. einer rationalen Vor- und Nachteile abwägenden Entscheidung, sondern ein gesellschaftliches Zwangsverhältnis, in das die Menschen hineingeboren werden. Die Abhängigkeit von der über den Menschen stehenden Herrschaft und den von ihr eingerichteten Produktionsverhältnissen erzwingt so zwar den Dienst für die Nation, bedeutet andererseits aber keineswegs, dass das Gewaltverhältnis zwischen Staat und Untertan für eine quasi natürliche Lebensbedingung gehalten bzw. darüber hinaus sogar als eigenes Mittel missverstanden werden muss. Für die positive Bezugnahme auf die Herrschaft bedarf es eines willentlichen Übergangs, den Übergang vom Untertan zum Volk. Untertanen werden zum Volk, wenn sie ihre Identität darin suchen, derselben Macht und demselben Recht zu gehorchen, sich daher dieser Macht selbst zurechnen und deren innere wie äußere Belange als ihre eigenen Anliegen auffassen. Dieser Übergang vom Untertan, dessen Lebensumstände der nationalen Herrschaft unterworfen sind, zum Patrioten, der in Anerkennung der Herrschaft zum parteilichen Verfechter der nationalen Interessen wird, ist alles andere als selbstverständlich. Schließlich ist die Gleichung nicht so einfach, das Interesse und Nutzen der Nation mit dem praktischen Interesse und Nutzen seiner einzelnen Bürger identisch ist. Dass der Wohlstand einer Nation nicht mit dem Wohlergehen seiner Bevölkerung zusammenfällt, ist kein Geheimnis. Warenvielfalt und Zuordnung zum vorhandenen Reichtum sind bekanntlich selbst in den erfolgreichen Industrieländern, in denen gemäß den offiziellen Armutsstatistiken 50% der Bevölkerung über weniger als 10% der Vermögen verfügen, zwar unterschiedliche Dinge. Die konkrete Lebensqualität der Bevölkerung, die Qualität von und der Zugang zu Konsumgütern sowie die Reduktion der Arbeitsbelastung und der Arbeitszeit kommt in dem am Maßstab des Geldes gemessenen Bruttoinlandsprodukt gar nicht vor. Warum machen dann aber die Untertanen sich den Wohlstand ihrer Nation zum eigenen Anliegen? Was gibt ihnen den Anreiz, eine Herrschaft über sie zu unterstützen, sich mit den Anliegen einer Nation zu identifizieren, in der der Reichtum weniger auf der Arbeit der Mehrheit beruht? Wie kommt also ein nationales Wir-Gefühl zustande, in dem die Menschen von ihren praktischen Interessen absehen und alle tatsächlichen Unterschiede und Gegensätze zwischen den Volksgenossen für belanglos erklären? Warum verteidigen sie letztlich sogar ihre Nation, in der sie als Kanonenfutter vorkommen? Dieser Übergang von der Ohnmacht des Mitmachens zur Vaterlandsliebe wird seitens moderner bürgerlicher Staaten darüber gefördert, dass sie im Unterschied zum absolutistischen Staat nicht für einen bestimmten Teil der Gesellschaft Partei ergreifen, sondern allen Bürgern uneingeschränkt Freiheit, Gleichheit und das Recht auf Eigentum als Grundrechte garantieren. Zwar gab es auch zu Zeiten von Kaiser und Königreichen Untertanen, die sich für ihren Herrscher begeistern konnten. Der breite Übergang vom Untertan zum Volk, das in Anerkennung der Herrschaft zum parteilichen Verfechter der herrschenden Interessen wird und seine Identität darin sucht, sich dieser Macht selbst zuzurechnen und deren innere wie äußere Belange als seine eigenen Anliegen aufzufassen, dieser breite Übergang vom Untertan zum Volk ist allerdings ein Phänomen, das erst mit den Grundprinzipien der bürgerlichen Revolutionen in die Welt gekommen ist. Um dieses Phänomen zu erklären, will ich einmal in einem kleinen Exkurs zeigen, was die auch als Menschenrechte bekannten Grundprinzipien der modernen bürgerlichen kapitalistischen Welt für die dieser Weltordnung unterworfenen Menschen konkret bedeuten. Die Errungenschaften der modernen kapitalistischen Welt ist, dass erstens das Recht auf Eigentum allen Bürgern zuerkannt wurde, also unabhängig davon, ob jemand einem Adelsgeschlecht sich zuordnen konnte oder nicht. Und dass zweitens zugleich allen Menschen die Freiheit und Gleichheit der Person gewährt wurden. Diese Grundprinzipien, die das Zeitalter des Feudalismus beendeten und die Durchsetzung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung begleiteten, wurden ursprünglich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 formuliert, flossen dann im Zuge der Französischen Revolution in die berühmte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte ein und gelten spätestens seit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die UNO-Generalversammlung als selbstverständliche Prinzipien einer zivilisierten Weltordnung. An Armut und Reichtum, das heißt an der ausschließlichen Verfügung über die gesellschaftlichen Produktionsmittel durch wenige und die Mittellosigkeit der Mehrheit, haben die bürgerlichen Revolutionen aber bekanntlich wenig geändert. Und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich einmal anschaut, was zum Beispiel das Recht auf Eigentum konkret für das Verhältnis der Menschen zueinander bedeutet. Eigentum ist im Unterschied zur Nutzung ein gewaltsames Ausschlussverhältnis, in dem sich Menschen prinzipiell, also nicht, weil sie einen Gegenstand gerade benutzen wollen, vom Zugang zu ökonomisch relevanten Gegenständen ausschließen. Mit den zu Eigentum erklärten Produktionsmitteln beansprucht der Eigentümer die exklusive Verfügungsmacht über die Produktionsmittel sowie über die mit diesen produzierten Gütern und damit zugleich den Ausschluss von deren Verfügung für die Nicht-Eigentümer. Mit der ausschließlichen Verfügung über die Produktionsmittel und die mit ihnen hergestellten Produkte beinhaltet das Recht auf Eigentum an Produktionsmitteln die Gewalt, anderen die Existenz zu bestreiten. Für den Eigentümer ist sein Eigentum aber nicht Ausschlussmacht um seiner selbst willen, sondern Mittel zum Zweck, fremde Arbeit zu benutzen. Eigentum an Produktionsmitteln ist ein gesellschaftliches Erpressungsverhältnis. Die Bedürfnisse der anderen Gesellschaftsmitglieder werden vom Eigentümer nur anerkannt, wenn für das Nutzungsrecht am Gegenstand eine Gegenleistung erbracht wird. Eigentum an Produktionsmitteln wird so zur Macht über fremde Arbeit. Im Rahmen der feudalen Produktionsweise war das Herr-Knecht-Verhältnis, in dem sich sogenannte Grundherren und Adlige gewaltsam Land aneigneten und die Mehrheit der Bevölkerung als leibeigene Frondienste verrichten ließ, für jeden klar erkennbar. Das im Eigentum an Produktionsmittel begründete gewaltsame Ausschlussverhältnis zwischen den Gesellschaftsmitgliedern wurde aber nicht darüber aufgehoben, dass infolge der bürgerlichen Revolutionen Freiheit, Gleichheit und Eigentum allen Bürgern garantiert wurde. Die bürgerlichen Revolutionen richteten sich nicht gegen Eigentum an Produktionsmittel als gewaltsamen Ausschluss und Mittel, andere für sich arbeiten zu lassen, sondern lediglich gegen die Exklusivität der Eigentumsrechte, die sich die selbsternannten Adelsfamilien zugesprochen hatten. Mit der Unterstützung des bürgerlichen Rufs nach Freiheit von der Unterdrückung durch die exklusiven Eigentumsrechte des Adels forderte die mittellose Bevölkerung Freiheit zur Unterdrückung durch das Recht auf Eigentum für alle. Sie wusste das nicht, aber sie tat es. Darüber wurde eine neue Gesellschaftsordnung geboren, die das gegensätzliche Eigentumsverhältnis nicht aufhob, sondern es durch das Menschenrecht auf Freiheit und Gleichheit der Person auf eine neue, verallgemeinerte Grundlage stellte. Wenn nämlich allen gleichermaßen zusteht, Ländereien und Fabriken inklusive der Maschinen zu besitzen, bedeutet das allen gleichermaßen gewährte Recht auf Eigentum an Produktionsmitteln weiterhin, dass das Eigentum weniger gleichbedeutend mit der Mittellosigkeit der Mehrheit ist. Wenn einem die Fabrik gehört, können die anderen sie nicht benutzen. Das Recht, einen Zaun um fruchtbares Land zu ziehen, bedeutet für die Mehrheit der Landlosen, dass sie höchstens als Arbeitskräfte zur Mehrung fremden Reichtums Zutritt erhalten. Die Freiheit und Gleichheit der Person sowie das allen gleichermaßen zuerkannte Recht, andere Gesellschaftsmitglieder über das Privateigentum an Produktionsmitteln vom Gebrauch der hergestellten Gebrauchsgegenstände auszuschließen, wurde damit zugleich der Ausgangspunkt einer alle Bereiche des Gesellschaftenlebens umfassenden Warenproduktion. Während im Feudalismus die Menschen als Leibeigene noch einen Großteil ihrer Lebensmittel selbst produzieren konnten, sind sie als freie, aber mittellose Arbeiter nun von sämtlichen Produktionsmitteln und damit von sämtlichen Lebensmitteln abgeschnitten. Jeder muss in der freien Marktwirtschaft in Konkurrenz zu den anderen auf dem Markt zunächst seine Waren erfolgreich verkaufen, um an die Gebrauchsgegenstände für seine Bedürfnisbefriedigung zu gelangen. Die eigenen Produkte sind hierbei für die Warenproduzenten nur das Mittel, um Geld zu verdienen. Was produziert wird, also die Qualität der Produkte, wie produziert wird, die Arbeitsbedingungen, beziehungsweise für wen produziert wird, ist in der Marktwirtschaft keine gemeinsame Frage der Bedürfnisse der Bevölkerung, sondern eine Frage des lohnenden individuellen Geschäfts. Die Produkte müssen dafür irgendwie nützlich sein, aber das Entscheidende ist der erfolgreiche Verkauf. Mit der Ware bekommt so alles neben seiner konkreten Nützlichkeit als Gebrauchsgegenstand seinen Preis. Das Maß für den Nutzen der hergestellten Produkte ist damit aber gar nicht mehr das Bedürfnis, sondern wird abhängig davon, ob die Bedürftigen auch bezahlen können. In einer warenproduzierenden Gesellschaft zählen bekanntlich nicht die Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder, sondern allein die zahlungsfähigen Bedürfnisse. Der Zweck des im Privateigentum liegenden Warenangebots ist da auch nicht die Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder, sondern ihre Ausnutzung zum privaten Gelderwerb. Wer aus welchem Grund auch immer in der Welt der freien und gleichen Marktteilnehmer über Geld verfügt, besitzt den Zugang zum Reichtum der Gesellschaft. Wer kein Geld besitzt, verelendet neben den Reichtümern der Gesellschaft. Der Inhalt individueller Freiheit bestimmt sich in dieser Gesellschaftsform entsprechend schlicht darüber, über wie viel Geld jemand verfügt. Mit dem Geld, über das jemand verfügt, betätigt sich die Zugriffs- und Kommandomacht, aber nicht nur über den in Warenform vorliegenden gegenständlichen Reichtum. Geld ist zugleich die Zugriffs- und Kommandomacht über die Dienste anderer Gesellschaftsmitglieder. Wer Geld besitzt, kann sich von denen, die es zum Lebensunterhalt benötigen, die Schuhe putzen lassen, Liebschaften kaufen oder andere für sich arbeiten lassen und darüber seine eigene Geldmacht vermehren. Die berühmten 1%, die auf Grundlage von Freiheit und Gleichheit der Person sowie dem allgemeinen Recht auf Eigentum den größten Teil der weltweiten Reichtümer zu ihrem Eigentum erklärt haben, vermehren so ihre gemäß der freiheitlichen Eigentumsordnung rechtmäßigen Reichtümer, indem sie die Mittellosigkeit der Mehrheit zu ihrem Mittel machen. Wie machen sie das? Indem sie die anderen für sich arbeiten lassen. Warum arbeitet die Mehrheit für die Vermehrung fremder Reichtümer und damit für die Bereicherung einer Minderheit? Weil sie über das Recht auf Eigentum von sämtlichen Produktionsmitteln und den damit erzeugten Gütern ausgeschlossen sind und ihnen daher für den Erwerb der notwendigen Lebensmittel nur noch ein Mittel bleibt, der Verkauf ihrer Arbeitskraft. In einer Gesellschaft, in der sämtliche Lebensmittel im Besitz einzelner Produktionsmittelbesitzer sind, bedeuten die Freiheit und Gleichheit der Person sowie das Recht auf Eigentum für die Mehrheit der Bevölkerung nichts anderes als die Notwendigkeit, ihr einziges Mittel, das ihnen in diesem gewaltsamen Ausschlussverhältnis der Eigentumsordnung verblieben ist, auf dem Markt meistbietend zu verkaufen. Vor fast 150 Jahren haben Marx und Engels diesen Sachverhalt einmal so ausgedrückt. Die Klasse der modernen Arbeiter, die sich stückweise verkaufen müssen und die nur so lange leben, als sie Arbeit finden und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt, sind eine Ware wie jeder andere Handelsartikel. Die zu Menschenrechten erklärten Prinzipien des freien Westens und seiner globalisierten marktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung richten sich daher mit Notwendigkeit gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Ob sich der Aufwand lohnt, ob die Produktion effizient ist, wie es so schön heißt, beantwortet in einem Produktionsverhältnis, in dem die Arbeiter von den Produktionsmitteln getrennt sind, schließlich allein der Käufer der Arbeitskraft, indem er die für ihn lohnenden Arbeitsbedingungen festlegt. Je länger in diesem Produktionsverhältnis der Arbeitstag, je kürzer die Pausen, je intensiver der Arbeitseinsatz und je geringer der Lohn für die fremden Arbeitskräfte, desto effizienter für die Vermehrung des Reichtums in den Händen der Produktionsmittelbesitzer. Armut, ungesunde Arbeitsbedingungen, minderwertige gesundheitsgefährdende Produkte, Lebensmittel- und Umweltskandale sind dabei nicht die Folge individueller Böswilligkeit oder übertriebener Profitgier der Unternehmen und der von ihnen eingesetzten Manager. Die Organisation des gesellschaftlichen Produktionsprozesses als Konkurrenz um die Zugriffsmacht des Geldes führt bei Strafe des eigenen Untergangs zur Sachnotwendigkeit, die Jagd nach Kapitalvermehrung zum Zweck des eigenen Handels zu machen. Wer im Vergleich zu seinen Wettbewerbern nicht profitabel genug ist, wer es versäumt, rechtzeitig durch Kostensenkung und Intensivierung der Arbeit für günstige Produktionsbedingungen zu sorgen, kann nicht durch den Ausbau seiner Kapazitäten seine Wettbewerber verdrängen, sondern läuft umgekehrt Gefahr, durch deren erfolgreiches Wachstum selbst verdrängt zu werden. In der Konkurrenz setzt man Maßstäbe für die anderen oder diese setzen Maßstäbe für einen selbst. Der kapitalistische Zweck und seine Methode, aus Geld mit fremder Arbeit mehr Geld zu machen, ist daher rücksichtslos im Umgang mit der Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters und seiner Umwelt, solange die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, die gesellschaftliche Organisation der Arbeiter oder der Staat die Produktionsmittelbesitzer nicht daran hindern, die Quellen allen Reichtums zu zerstören, den Arbeiter und die Natur. So, mit diesem Exkurs zum Inhalt der Grundprinzipien der modernen kapitalistischen Weltordnung komme ich jetzt zurück zur Ausgangsfrage. Warum wollen die Untertanen die staatliche Herrschaft? Was begründet den Übergang vom Untertan zum Volk? Wie kommt ein nationales Wir-Gefühl zustande, in dem die Menschen von ihrem praktischen Interesse absehen und alle tatsächlichen Unterschiede und Gegensätze zwischen den Volksgenossen für belanglos erklären? Die Frage lässt sich grundsätzlich folgendermaßen beantworten. Der Mensch ist nicht des Menschen Wolf. Er wünscht sich daher auch nicht aus diesem Grund eine über ihn herrschende Ordnungsmacht. Die Gegensätze der auf dem Markt gegeneinander konkurrierenden Individuen resultieren nicht aus der Natur des Menschen, sondern aus den politisch gewollten Eigentumsverhältnissen, die in der staatlich gewährten Freiheit des Eigentums an Produktionsmittel ihre Grundlage haben. Eine Gesellschaft, die auf der Grundlage gemeinsamer Produktionsmittel ihre Ökonomie mit dem Zweck der Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaftsmitglieder organisiert, hat für eine staatliche Herrschaft bzw. eine nationale Volksidentität keinerlei Bedarf. Wenn demgegenüber die Ökonomie einer Gesellschaft auf der Grundlage von Eigentum an Produktionsmittel mit dem Zweck der privaten Bereicherung als Konkurrenz der Gesellschaftsmitglieder organisiert ist, erzeugt dieses Produktionsverhältnis die Gegensätze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Käufer und Verkäufer sowie zwischen den einzelnen konkurrierenden Unternehmen, die einen permanenten gewaltsamen Regelungsbedarf untereinander erst hervorrufen. Wo das Leben zum Kampf gerät, weil die Menschen ihre Ökonomie nicht zusammen, sondern in Konkurrenz gegeneinander organisieren, wird eine überlegene Aufsichtsmacht, die als souveränes Gewaltmonopol gegenüber den gegensätzlichen Privatinteressen für die Absicherung der Eigentumsverhältnisse sowie die Regelung der in ihr entstehenden Interessensgegensätze sorgt, zu einem praktischen Bedürfnis sämtlicher Gesellschaftsmitglieder, egal ob Arbeiter oder Unternehmer. Am Musterland von Freiheit, Gleichheit und dem Recht auf Eigentum, den Vereinigten Staaten von Amerika, lässt sich diese Entwicklung des gemeinsamen Bedürfnisses nach einer regelnden Staatsgewalt historisch gut studieren. Die freien und gleichberechtigten Siedler führten das Recht auf Eigentum ein, indem sie das einander ausschließende Eigentumsverhältnis gewaltsam durchsetzten. Sie zäunten das Land ein und führten Krieg gegen die Ureinwohner bis hin zum Völkermord, da sich das ihrer gesellschaftlichen Eigentumsordnung entspringende Gewaltverhältnis aber nicht nur gegen die störenden Ureinwohner richtete, sondern ebenso untereinander gegen konkurrierende Siedler, war das Mitführen von Schusswaffen eine Selbstverständlichkeit und die gewaltsame Sicherung des Eigentums an der Tagesordnung. Mit der Notwendigkeit, das Eigentum gegen eigentumslose und konkurrierende Eigentümer zu schützen, wuchs daher bei den Eigentümern das Bedürfnis, ihr Interesse in ein allgemeines Recht zu verwandeln. Angefangen bei der Wahl und Bezahlung des Sheriffs bis zu lokalen Gerichtsbarkeiten entstand so auch im Ursprungsland von Freiheit und Gleichheit eine zentrale Staatsgewalt, die unparteilich gegenüber den Einzelinteressen der Eigentümer das Recht auf Eigentum und seinen Schutz als Grundlage der freiheitlichen Ordnung von Wirtschaft und Gemeinwesen sicherstellte. Während im Mutterland von Freiheit, Gleichheit und Eigentum so erst eine Staatsgewalt zur Sicherung der kapitalistischen Eigentumsordnung geschaffen werden musste, bedurfte es beim europäischen Übergang von der feudalistischen zur kapitalistischen Produktionsweise der bürgerlichen Revolution, um die vorhandene Staatsgewalt auf die neuen Grundprinzipien der bürgerlichen kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu verpflichten. Der bürgerliche Staat wurde darüber die von den Bürgern getrennte, selbstständige Instanz, die mit keinem besonderen Interesse identisch ist und gerade und nur deswegen von allen anerkannte Gewalt ist, weil er das sogenannte Allgemeinwohl als übergeordnetes staatliches Interesse gegen die Privatsubjekte durchsetzt. Indem der bürgerliche Staat seine Gewalt zum Schutz von Person und Eigentum einsetzt, stellt er sicher, dass die Konkurrenz zwischen den gegensätzlichen Interessen in der Gesellschaft ohne Gewalt ausgetragen wird. Das heißt, dass von keiner Seite Übergriff auf die Person und das ihr gehörige Eigentum stattfinden. So bekommt der Verkäufer ein Recht auf sein Geld und der Käufer auf die ordnungsgemäße Ware, der Arbeitgeber auf Arbeitsleistung und Produkt und der Arbeitnehmer auf seinen Lohn und den gesetzlichen Arbeitsschutz. Im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsordnung übernimmt der bürgerliche Staat damit die Aufgabe, den Eigentümern der Produktionsmittel die allgemeinen Voraussetzungen ihrer Konkurrenz bereitzustellen, also Gesetzgebung, Rechtsprechung inklusive der polizeilichen bzw. militärischen Durchsetzung sowie allgemeine Infrastrukturleistungen, und sorgt als Sozialstaat zugleich auch für die Erhaltung der Klasse, die über keine eigenen Produktionsmittel verfügt, damit sie als Mittel des Eigentums tauglich bleibt. Also Gesundheits- und Bildungswesen sowie Zwangsversicherung gegen die vollständige Mittellosigkeit durch Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter. Und da das kapitalistische Produktionsverhältnis mit seiner freiheitlichen Eigentumsordnung gar nicht zur Wahl steht, sondern alle Menschen dieser Wirtschaftsordnung qua Geburt unterworfen sind, entsteht bei allen Untertanen das praktische Interesse, die übergeordnete Ordnungsmacht zu wollen, um Übergriffe auf die eigene Person in ihr Eigentum zu verhindern, zum Schutz ihrer Rechte und zur Verpflichtung ihrer Konkurrenten. Damit ist aber noch nicht beantwortet, warum die Mehrheit der Bevölkerung ihre Nation liebt, obwohl die staatlich gesicherte Eigentumsordnung doch gerade der notwendige Schaden für die Mehrheit der Bevölkerung ist. Schließlich verpflichtet der bürgerliche Staat mit der Garantie von Freiheit, Gleichheit und dem Recht auf Eigentum an Produktionsmitteln zugleich seine Untertanen auf die Austragung der ökonomischen Konkurrenz, deren grundsätzliches Resultat von vornherein feststeht. Wie im Exkurs zu den Grundprinzipien der kapitalistischen Weltordnung ausgeführt, führt die gleiche Behandlung der mit unterschiedlichen Mitteln ausgestatteten Marktteilnehmer notwendig dazu, dass die Ungleichheit fortbesteht und wächst, zum Vorteil der Produktionsmittelbesitzer und zum bleibenden Nachteil der Mehrheit der mittellosen Bevölkerung. Der Nutzen der durch das staatliche Gewaltmonopol geschützten Freiheit des Eigentums liegt in der Konkurrenz um das Eigentum an Produktionsmitteln, damit ganz bei den Erfolgreichen. Die Scheidung von Lohnarbeit und Kapital vollzieht sich in diesem gewaltsamen Ausschussverhältnis allein durch die freie Konkurrenz auf dem Markt. Aber genau in dieser Veränderung der Form, in der die Interessensgegensätze geregelt werden, liegt der Grund für den Fehler der Bevölkerung, ihre ökonomische Abhängigkeit nicht nur als praktischen, sondern als guten Grund zum Mitmachen misszuverstehen. Anstelle der persönlichen Gewalt der Feudalherren bestimmt nun das gleiche Gerecht vor dem Gesetz den Inhalt der freiheitlichen Eigentumsordnung, die durch die Gleichbehandlung von Habenden und Habenichtsen die ökonomische Ungleichheit fortschreibt. Der moderne Staat tritt mit seinem Gewaltmonopol nicht als Herrscher im Interesse bestimmter Klassen auf. Er organisiert die Zustimmung der Gesellschaftsmitglieder zu einer Eigentumsordnung, indem er zwischen der ökonomischen Nutznießerschaft und der politischen Herrschaft trennt. Im Unterschied zum absolutistischen Staat bevorzugt der bürgerliche Staat keine Bevölkerungsgruppe. Niemand hat Privilegien. Allen Bürgern gewährt er gleichermaßen das Grundrecht der Freiheit von Eigentum und Person. Ein Grundrecht, das zugleich die Verpflichtung aller Bürger beinhaltet, auf der Grundlage ihres Eigentums und ihrer persönlichen Möglichkeiten unter gleichzeitiger Respektierung der Freiheit von Person und Eigentum der anderen ihren persönlichen ökonomischen Vorteil zu nutzen. In dieser gegensätzlichen ökonomischen Konkurrenz dient der bürgerliche Staat gleichermaßen allen seinen Bürgern, indem er ihre Freiheit von Eigentum und Person gegenüber unrechtmäßigen Übergriffen ihrer Konkurrenten verteidigt. Nicht durch seine Parteinahme für das Interesse bestimmter Teile der Gesellschaft wird er so zum Diener einer Klasse, sondern praktisch darüber, dass die allen garantierten Menschenrechte von Freiheit und Gleichheit der Person in der Konkurrenz auf dem Markt notwendig den Vorteil der stärkeren und den bleibenden Nachteil der minder bemittelten Bürger bedeuten. Der bürgerliche Staat gewährt allen Bürgern die gleichen Rechte, soweit sie die Spielregeln der freien Eigentumsordnung anerkennen. Es gibt in der Marktwirtschaft kein übergeordnetes Herrschaftsobjekt, das den Untertanen die Lebensmittel wegnimmt. Wer auf dem Markt nicht erfolgreich ist, kann sie nur nicht mehr bezahlen. Das gewaltsame Ausschlussverhältnis der kapitalistischen Eigentumsordnung, das darin zum Ausdruck kommt, dass parallel zum weltweit steigenden Reichtum ein Großteil der Bevölkerung als sogenannte Working Poor registriert werden, Kinder- und Altersarmut existiert und außerhalb der reichen Industriestaaten sogar die Mehrheit von den elementarsten Lebensgrundlagen ausgeschlossen ist. Dieses gewaltsame Ausschlussverhältnis wird über die freiheitliche Form des Herrschaftsverhältnisses zu einem Sachverhalt unterschiedlichen Geldbesitzes verklärt. In der Marktwirtschaft trägt jeder seine gesellschaftliche Macht in der Tasche mit sich, nicht als Revolver, sondern in Form von Geld. Das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen zueinander nimmt für sie darüber die Form eines Verhältnisses von Sachen bzw. Sachzwängen an. Die Herrschaftsverhältnisse sind keine persönlichen, sondern sachliche. Wer nicht mitmacht, sich nicht anpasst, nicht den Regeln folgt, stellt sich selbst ökonomisch ins Abseits mit den entsprechend unangenehmen Folgen. Wenn die gesellschaftliche Produktion als Marktwirtschaft organisiert ist, dann ist das tägliche Leben in der Tat durch lauter ökonomische Sachzwänge bestimmt. Dann braucht man Geld. Dann sucht man immer seine Chancen und sieht vor lauter Möglichkeiten den Zwang nicht mehr, den der Zweck, Geld zu verdienen, notwendig erzeugt. Die Konkurrenz um das Geld und die Kommandomacht der im Geld existierenden privaten Zugriffsmacht wird so zur Verlaufsform des gesamten arbeitsteiligen gesellschaftlichen Zusammenhangs. Gefangen in der Rationalität der Spielregeln der staatlich vorgegebenen Wirtschaftsordnung macht der Untertan den Übergang zum Bürger. Das praktische Interesse an Recht und Ordnung im Rahmen der marktwirtschaftlichen Konkurrenz verwandelt sich dabei vor dem Hintergrund der staatlich gewährten Freiheit und Gleichheit zum gemeinsamen Bedürfnis, das die unterschiedlichsten sozialen Charaktere zum Volk eint. Indem die Untertanen die Spielregeln der freien Eigentumsordnung anerkennen und als selbstverständlich quasi natürliche Form des Wirtschaftens missverstehen, abstrahieren sie als mündige Bürger von den gegensätzlichen Interessen und Mitteln innerhalb der kapitalistischen Eigentumsordnung und setzen auf den eigenen Erfolg in der für alle durch ihren Staat gleichermaßen abgesicherten Wirtschaftsordnung. Jeder erscheint so seines Glückes Schmied Und der Staat wird verklärt als Dienstleister, der dafür sorgt, dass sich auch die anderen an die Regeln halten. Die staatliche Zwangsvergesellschaft wird dabei über den Wohlstand der Nation legitimiert und zur Idee einer Gemeinschaft überhöht, an der Arbeiter und Unternehmer, Herrscher und Beherrschte gleichermaßen beteiligt sind. Der Erfolg der eigenen Nation, der sich im Bruttosozialprodukt pro Kopf auf alle verteilen lässt, erscheint als Bedingung für den eigenen Erfolg. Mit der Nationalität und darüber der quasi natürlichen patriotischen Verpflichtung, das Allgemeinwohl, das heißt den Erfolg der eigenen Nation zu wollen, werden alle durchaus bekannten Unterschiede und Interessensgegensätze als unerheblich erklärt. Die Zugehörigkeit zur Nation und deren Vorankommen werden für ein Volk zum höchsten Wert, für den ganz selbstverständlich Opferbereitschaft bis zum Einsatz des eigenen Lebens eingefordert werden kann. Bei diesem Bewusstsein angelangt, richtet sich Kritik anlässlich der für die arbeitende Bevölkerung notwendigen Einschränkungen und Entbehrungen konsequenterweise nicht gegen den Zweck der Herrschaft, den in Geld gemessenen Reichtum der Nation über die Konkurrenz auf dem Markt zu fördern, sondern gegen vermeintliche Fehler und Unterlassungen der Regierungsvertreter. Mit der bei den Bürgern verbreiteten Forderung nach sozialer Gerechtigkeit leisten sie sich den gut gemeinten, aber fatalen Fehler, den Ausgangspunkt von Armut und Reichtum, das im Eigentum begründete gewaltsame Ausschlussverhältnis, ohne seine notwendige Folge, die Trennung in Besitz und Besitzlosigkeit haben zu wollen. Das Ideal, die soziale Gerechtigkeit, bleibt dann so lange ein erstrebenswertes Ziel, solange der Grund, auf dem das Ideal gedeiht, unkritisiert bleibt. Statt also den erlittenen Schädigungen, die der Ausgangspunkt der Unzufriedenheit sind, auf den Grund zu gehen und zu untersuchen, welcher Natur die gegensätzlichen Eigentumsverhältnisse sind und was eigentlich der politökonomische Inhalt von Freiheit und Gleichheit ist, werden mit der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit die beklagten Lebensbedingungen der Bevölkerung lediglich als Verletzung der als Menschenrechte anerkannten Grundprinzipien der freiheitlichen Eigentumsordnung eingestuft. Gemäß dieser Fehleinschätzung sind Armut und Elend neben vorhandenen Reichtümern nicht die notwendige Folge der Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft, sondern Resultat eines sich eigentlich nicht gehörenden Verstoßes gegen die Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft und des Sozialstaates, eines verhängnisvollen Irrwegs der Politik, die ihr eigentliches Anliegen, die Marktwirtschaft zum Wohlstand für alle zu leiten, verfehlt hat. Durch diese Beurteilung des Elends der Marktwirtschaft als Abweichung von den eigentlich gültigen Prinzipien einer sozialen Marktwirtschaft wird die Notwendigkeit der von dieser Ordnung verursachten Schädigungen ebenso geleugnet wie die Maßgeblichkeit der Interessen von Staat und Kapital. Nicht zufällig ist deshalb der Ruf nach Gerechtigkeit immer der Ruf des Untertanen nach Herrschaft, und zwar nach einer guten politischen Herrschaft. Und das bedeutet, dass die eigenen Lebensbedingungen als abhängige Variable von der souveränen Entscheidung der staatlichen Obrigkeit als selbstverständlich anerkannt wird. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist ein Akt der Selbstentmächtigung der Betroffenen. Er liefert die Belange der mittellosen Bevölkerung der Verfügungsmacht der Politik aus. Die Politik wird von unten unwiderruflich zu jeder Beschränkung der Lebensinteressen der Untertanen berechtigt, unter einer Bedingung, wenn sie dabei nur Gerechtigkeit walten lässt. Über das dieser Kritik zugrunde liegende Ideal einer guten Herrschaft können endlos und immer wieder aufs Neue Verfehlungen gegeißelt werden, ohne dass es jemals zu einer ernsthaften kritischen Auseinandersetzung mit den Zwecken der Herrschaft und dem von ihr eingerichteten Produktionsverhältnis bedarf. Diesem Fehler, die ökonomische Abhängigkeit nicht nur als praktischen, sondern als guten Grund zum Mitmachen misszuverstehen, verdankt sich die Liebe zur Nation. Diesen Fehler, den Staat als Ordnungsmacht zu einer allen Untertanen gemeinsam dienenden Nation zu verklären, wird es als notwendig falsches Bewusstsein so lange geben, wie die Mehrheit der Bevölkerung nicht versteht, dass das von ihrem Staat eingerichtete kapitalistische Produktionsverhältnis ihr notwendiger Schaden ist. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags, das ich mit einem Zitat von Bertolt Brecht abschließen will. Die Vaterlandsliebe wird schon dadurch beeinträchtigt, dass man überhaupt keine richtige Auswahl hat. Das ist so, als wenn man die lieben soll, die man heiratet, und nicht die heiratet, die man liebt. Warum? Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt ein Stückel Frankreich und einen Fetzen gutes England und ein, zwei Schweizer Berge und was Norwegisches am Meer und dann deute ich drauf und sage, das nehme ich als Vaterland, dann würde ich es auch schätzen.